Entsinkt ihr

Blut verspritzen. Dein eitles Kämpfen kann nicht nützen, um dein Leben schändlich Thank you. sang sie fern im heißen Land. Auf Afrikas Gebirge nieder und badete ihr matt Gefieder im Quell des Nils, dessen Entstehen kein Erdgeborener noch gesehen. Das Kind der Lüfte über Ägyptens Königsgrüfte von Palmenhainen her umrauscht. Jetzt sieht sie in Rosettas Tal dem Nesterbau der Tauben zu. Jetzt lauscht sie Schwänen weiß wie Schnee, die stolz durchziehen würde ich sehen. Welch Bild, kein sterblich Auge hat je ein Land gesehen, voll höherer Pracht. Thank you. als Fluren mit giftigem Rauche ihre Spuren verfolgen sie durchs Land die Pest. Thank you. Gesundheit gleichend, mit Rosenwangen frühlingsfrisch. Sie ist vom Strahl des Mondes schaut, der still verklärt sich an die Treue. Thank you. Du Ihr fühlt dich trüb, ihr Herz.

des Kindes Seite. Indes ein Sonnenstrahl auf beide, den Sünder und den Thank you.